Find this podcast and others like it at the number one new media network, Podshow.com. Better, faster, stronger. And now with new minty fresh scent. Hello, this is Carl Kubbage from New Jersey, and you are listening to blog.uber.de. Ja, danke Carl und danke für den Soundteppich. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe des blog.uber.de Podcasts. Ich bin René. Ja, und ich bin Stefan. Diesmal sagen Hallo. Wir nur ganz kurz Hallo, denn wir haben diesmal eine ganz besondere Sendung, denn wir begrüßen auch die Zuhörer vom Deutschlandradio. Mehr dazu später, wie gesagt, und wir wollen nämlich gleich loslegen. Wir haben nämlich einen Gast heute. René, um wen handelt es sich denn? Ja, seit ungefähr 2 Wochen mache ich autogenes Training mit Hilfe einer CD und da gibt es noch die eine oder andere Frage, die ich habe, die mir die CD jedoch nicht beantworten kann. Und da haben wir uns einen Gast geholt, und zwar den Bernd Franzen. Er betreibt den www.imalltagleben.de Blog und ja, bietet auch autogenes Training an. Oder Kurse vielmehr. Und vielleicht kann er uns ja weiterhelfen. Hallo Bernd. Ja, hallo Stefan, hallo René. Ja, schön euch Rede und Antwort stellen zu dürfen. Bernd, was kann ich durch autogenes Training lernen? Werde ich dadurch ein ruhigerer Mensch? Also ich denke, der entscheidende Punkt ist, durch autogenes Training, Grundstufe, kann ich lernen, auch dann ruhiger und entspannter zu sein, wenn so die äußeren Bedingungen gar nicht so danach sind. Das ist bei mir seit gestern der Fall. Klassisches Beispiel ist sicherlich Prüfungsangst. Okay. Ich habe eine Prüfung oder eine Besprechung oder sonst was, bin aufgeregt, nervös, an mir nagen Selbstzweifel, alles strömt auf mich ein und ich kann mich der Situation nicht entziehen. Mhm. Wenn ich autogenes Training beherrsche, oder auch eine andere Entspannungstechnik, die ähnlich effektiv ist, kann ich mich in dieser eigentlichen unmöglichen Situation entspannen und ruhiger werden und kann dann in der Situation ruhiger und gelassener reagieren. Ob ich dadurch ein ruhigerer Mensch werde, ist eine völlig andere Geschichte. Wenn ich so einen Kurs autogenes Training gemacht habe, erlerne ich ja zunächst mal die Fähigkeit, mich eben in solchen Extremsituationen oder schwierigeren Situationen zu entspannen. Das ist sicherlich eine sehr nützliche Technik, die ich also sehr zielgerecht einsetzen kann. Aber wir wissen aus medizinischen Studien, dass die Fähigkeit zu dieser Entspannung nur eine gewisse Zeit anhält. Nach einigen Monaten kann ich eben autogenes Training nicht mehr. Dann müsste ich entweder sozusagen einen Kurs auffrischen oder das Ganze nochmal üben. Will ich also einen langfristigen Effekt haben, muss ich mich dazu entscheiden, Entspannung zum integralen Bestandteil meines Lebens zu machen. Sprich, ich muss jeden Tag üben. Und unter den Bedingungen würde ich sagen, ja, wenn ich Entspannung in mein Leben reinbringe, werde ich auf Dauer zu beruhigen Menschen, zu einem ruhigeren Menschen. Zeit ist ja nicht nur bei mir Mangelware. Kann man autogenes Training nur an ruhigen Orten im Liegen praktizieren oder geht das auch zum Beispiel in der U-Bahn? Also autogenes Training, Grundstufe, lernt man tatsächlich am besten an einem ruhigen Ort, ohne weitere Ablenkung und liegend, erfahrungsgemäß. Sitzend geht auch, aber liegend ist sicherlich die nettere Möglichkeit. Aha. Und wenn ich es in diesem geschützten Raum schaffe, in die Entspannung zu kommen, dann kann ich diese Entspannung auch an belebteren Orten abrufen. Steht aber im Hintergrund immer noch diese Frage nach diesem Entspannungsquickie, so in der U-Bahn. Da würde ich einfach sagen, gibt es Alternativen für, die nicht unbedingt autogenes Training heißen. Was zum Beispiel? Also für dieses Entspannungsquickie würde ich einfach sagen, Atemübungen oder Aufmerksamkeitsübungen, die dann ja eher Meditationsübungen sind für solche Situationen mitten im Großstadtdschungel wesentlich besser geeignet als autogenes Training und Stufen. Ja, Bernd, wir bedanken uns erstmal bei dir. Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch fürs Gespräch und ja, freue mich auf ein Wiederhören. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Das komplette Interview könnt ihr natürlich im Blog lesen und wir müssen auch schon die Deutschlandradio-Zuhörer verabschieden. War schon zu Ende, das ging aber richtig schnell. Ja, das sind 5 Minuten. Genau. Aber wie gesagt, liebe Hörer vom Deutschlandradio, die komplette Sendung könnt ihr runterladen unter blog.über.de. Tschüss. Einfach mal reinhören. Tschüss. Ja, und wir machen gleich weiter mit Leo. Aber vorher wollen wir euch noch kurz erklären, was das Ganze mit dem Deutschlandradio auf sich hat. Und zwar ist es so, dass Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr werden immer 5 Minuten dem Podcast im Internet gewidmet, und zwar im Deutschlandradio. Deswegen muss man sich eben zu beeilen. Genau, jetzt können wir uns Zeit lassen und können wieder ganz entspannt überziehen. Eine gewisse Lässigkeit in den Blog mit einwirken lassen, in den Blogcast. Genau, also wie gesagt, Samstag 16.30 Uhr, 5 Minuten Podcast im Deutschlandradio. Und die Sache ist allerdings so, wer dort gespielt wird, das entscheiden die Fans des Blogs. Das heißt, auf deutschlandradio.de war das, glaube ich, ne? Blogspiel.de. Blogspiel, so heißt die ganze Aktion. Da dort kommt man direkt hin. Genau, kann man für die Blogs voten. Allerdings ist es nicht so einfach, weil... Ihr müsst uns erstmal finden. Genau, genau. Und da können wir nur jetzt hier dazu aufrufen, für uns zu stimmen. Also schaut mal rein auf www.blogspiel.de. Und jetzt ist der Leo dran, würde ich sagen. Genau, was erklärt der uns? Na, er greift gleich nochmal das Thema autogenes Training auf, weil wir ja da so fix durch mussten. Genau, also Leo. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Bitteschön. Leo erklärt. Autogenes Training. Da muss man sich hinlegen und dann ruhig sein und dann hören, was man hört. Warum denn? Wegen Energie. Weißt du, lieber Zuhörer? Ich hab so ein Auto gegen das Training gemacht. Ja, Spaß gemacht. Energie auf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vom Thema Kind. Die Weihnachtszeit steht ja kurz bevor. Und da hatte Maite kürzlich etwas sehr Interessantes geblockt. Und zwar den Artikel mit der ID 938, wer sich dafür interessiert. Das Ganze heißt eigentlich nur Weihnachten im Schuhkarton. Im Schuhkarton? Weihnachten im Schuhkarton, ja. Das wird eng. Naja, das ist eher symbolisch gemeint. Und das Ganze ist eine Aktion vom Verein Geschenke der Hoffnung. Und das hat den Hintergrund, dass man Kinder in ärmeren Ländern einfach eine weihnachtliche Freude bereiten möchte. Und deshalb eben symbolisch dieser Schuhkarton. Man packt im Prinzip einen Schuhkarton mit Kleinigkeiten, so hat es auch Maite getan. Und für die Kinder sind es aber mehr als Kleinigkeiten, weil die wissen halt nicht, was Weihnachten ist. Und somit kann man denen eine erfreuliche Weihnachtsüberraschung damit bereiten. Maite hat zum Beispiel für zwei Kinder Präsente gepackt. Die Kinder sind zwischen 5 und 9 Jahren, wie sie geschrieben hat. Aber man kann auch für andere Altersgruppen Geschenke packen. Leider war der Annahmeschluss am 15.11. Das heißt, das ist leider schon zu spät, wer jetzt noch auf die Idee kommt. Aber möglicherweise probiert es doch einfach. Vielleicht klappt es doch noch. Und, oder merkt es euch fürs nächste Jahr. Das auf jeden Fall, das kann man immer mit aufgreifen. Also ich wusste ehrlich gesagt davon noch nichts. Ich meine, das Ganze ist natürlich doch was anderes als eine einfache Geldspende, ne? Da geht man doch mit einer ganz anderen Motivation ran, glaube ich. Ja, und von daher, Maite, Kompliment, dass du diese Aktion mitgemacht hast. Und ja, vielleicht können wir jetzt auch das Interesse von anderen noch wecken, da mitzumachen. Okay. Ja, ein sehr interessanter Bericht auf jeden Fall. Ja, und der Peter hat ja auch eine tolle Überraschung gehabt, ne? Ja, also das ist wirklich diesmal der Überraschungsblocker. Sehr, sehr, sehr vorweihnachtlich. Und zwar war Peter im Krankenhaus und hat dort eine Bekannte besucht, die Leukämie hat. Ja, die Bekannte von Peter ist auch erst Ende 20 und er beschreibt in seinem Beitrag, was man bei einem solchen Besuch beachten muss. Also er hat auch ein Foto von sich gemacht. Viel Peter war da nicht mehr zu erkennen. Ja, Der Beitrag ist die ID 934 und der Beitrag hat mich auch dazu bewegt, mal wieder meine Großmutter im Altenheim zu besuchen. Das hast du ja mehr als genug kommentiert. Ja, ich habe 2 Wochen habe ich es gemacht, ja. Und sie hat sich auch sehr gefreut darüber. So muss es sein. Da ist mal wieder ein bisschen Gefühl in unseren Blog gekommen durch diese Story. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, also, so wie ich auch von anderen gehört habe, hätte man Peter gar nicht so unbedingt zugetraut. Da hat er mal wirklich seine andere Seite gezeigt. Ja, und uns kann man zwar nicht besuchen, aber wir freuen uns über Feedback. Genau. Und neuerdings haben wir was Schönes für euch, weil ihr könnt uns ab sofort kostenlos anrufen. Ist das was? Aber ihr könnt nach wie vor auch eine E-Mail schreiben an blog@juba.de. Ihr könnt das Kontaktformular benutzen oder die Kommentare unter den Beiträgen. Und wie schon angekündigt, ihr könnt uns ab sofort kostenlos anrufen. Wenn ihr zum normalen Telefon greifen wollt, könnt ihr das auch unter Berlin 030 202 36803. Die Möglichkeit, uns kostenlos anzurufen, dafür geht ihr auch in das Kontaktformular, denn dort ist jetzt ein Telefonhörersymbol. Und ihr müsst auf den Telefonhörer raufklicken, ja? Genau, dann öffnet sich ein Fenster bei euch. Ja, so schnell geht das nicht, dann öffnet sich ein Fenster, da gebt ihr eure Telefonnummer ein und dann klingelt euer Telefon und ihr werdet kostenlos mit der Mailbox verbunden. Genau. Ja. Und das Geld, was ihr dadurch spart, könnt ihr uns gerne überweisen. Kannst du noch die Bankverbindung denn sagen? Lass uns mal ausknobeln, wessen wir nehmen, ob wir deine oder meine nehmen. Okay. Aber machen wir ein andermal. Wir hatten nicht viel Feedback, aber viele Zugriffe gehabt auf den Beitrag, wo es um ein Pinocchio-Plakat geht, und zwar Max on Air. Die Richtig. Wollen ja jetzt den DSL-Markt stürmen und ja, sind mit ihrer Werbung ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, denn die Telekom hat nicht mitgespielt und deswegen mussten die Plakate, alle aufgehangenen Plakate, nachträglich überklebt werden. Ja, das war. Wobei ich sagen muss, diese Aktion, diese Werbung, die fand ich richtig toll. Weil ich habe die damals noch gesehen, wo sie noch nicht überklebt waren. Ja, wir haben leider kein Bild. Ja, leider hat es nicht geklappt. Und am Anfang habe ich auch nicht gedacht, dass es überklebt ist, weil es ist mir dann gar nicht so aufgefallen. Ich dachte, da hat einfach, warum auch immer, einer was rübergeklebt. Aber letztendlich ist der Hintergrund ja, wie du schon gesagt hast, die Telekom, die da nicht mitgespielt hat. Also alles, was überklebt war, hatte mit der Telekom zu tun. Das war das Männchen und das Wort Lüge. Und da sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Ja. Das überklebte Plakat findet man übrigens in dem Beitrag. Da habe ich jetzt die Beitrags-ID, doch, habe ich sie, 917. Ja, da könnt ihr jetzt nochmal nachlesen. Ja. Aber vom Thema DSL und Max on Air gehen wir mal über den großen Teich. Ja, wir sind und an dem Lied im Hintergrund müsste man das auch schon erkennen, worum es geht. Genau, es ist ja nun mittlerweile schon kein Geheimnis mehr, dass unsere Sarah in Amerika ist und das schon seit Ende August. Sie hat schon so viel erlebt dort, ist sehr aktiv und hat wirklich kaum Zeit zum Verschnaufen. War jetzt auch öfter mal krank, wie ich gehört habe. Von daher gute Besserung, Sarah. Die Schule macht ihr anscheinend noch sehr viel Spaß. Und sie nutzt halt viele Freizeitaktivitäten. Zum Beispiel geht sie jetzt auch zum Schwimmtraining. Und ihre regelmäßigen Wochenzusammenfassungen könnt ihr exklusiv bei uns im Blog lesen. Und das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Und wer weiß, wir hatten ja schon das Thema Weihnachten. Ich bin gespannt, wie Amerika Weihnachten feiert. Das ist aber noch ein bisschen hin. Ja, aber bis zu unserer 10. Folge, unserer Jubiläumsfolge, unserer ersten richtigen, ist es nicht mehr lang. Genau, das ist nämlich schon die nächste Folge. Die nächste, genau. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dazu beglückwünscht. Ja, na. Möglichkeiten gibt es ja ein paar. Also ihr könnt uns entweder eine Mail an blog@juba.de schicken. Ihr könnt uns anrufen unter 030 2023 6803. Ihr könnt einen Kommentar abgeben. Ihr könnt das Kontaktformular nutzen. Und da natürlich auch die kostenlose Möglichkeit, uns anzurufen. Ja, also wir würden uns wirklich freuen und tut euch keinen Zwang an, lasst es raus. Genau, gratuliert uns. Oder habt ihr gedacht, dass wir 10 Folgen schaffen? Ja, und an dieser Stelle müssen wir uns natürlich auch nochmal entschuldigen, weil, liebe Manu, Wir haben es eigentlich in der letzten Sendung schon machen wollen und haben es nicht geschafft und diesmal schaffen wir es leider wieder nicht. Wir können diesmal die Manu aus dem Blog auch wieder nicht vorstellen und wir hoffen, vielleicht schaffen wir es ja in der 10. Folge. Falls keiner anruft von euch. Ja, genau, da haben wir dann zumindest schon ein Thema für die nächste Folge. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Also Manu, immer weiterhören, irgendwann stellen wir auch dich vor. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Das ging ja wirklich schnell diesmal, also. Ja, wahrscheinlich, weil wir uns so beeilt haben. Also wie gesagt, die ersten 5 Minuten werden im stellen wir dem Deutschlandradio zur Verfügung. Den Rest hört ihr als treue Zuhörer natürlich komplett. Genau, und natürlich in der nächsten Folge spätestens werden wir möglicherweise nochmal drauf eingehen, falls es geklappt hat und wir doch im Deutschlandradio gespielt waren. Ja, wenn nicht, machen wir so lange weiter, bis es irgendwann klappt. Bis es klappt. Also drückt uns die Daumen. Voten nicht vergessen, www.blogspiel.de. Und Bloglesen nicht vergessen. Genau, dann danke für den Download. Genau, und wir wünschen euch 2 schöne Wochen und wir hören uns in der nächsten Folge. In Folge 10. Also, bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Gut, hast du den Opener gekürzt gekriegt? Ich hab's ehrlich gesagt nicht probiert. Gut, habe ich mir gedacht. Ach so, machen wir das. Okay. Nee, dann ist ja kein Problem. Ja. Okay. Na, ich lasse mich da überraschen. Okay. Danach können wir ganz entspannt weitermachen. Okay. Ja, ach, das kriegen wir schon hin. Ja, oder? Der Rest steht ja drin. Genau, wir machen das schon. Mal sehen, ob wir die 20 Minuten halten. Das ist, glaube ich, ehrlich. Aber wir müssen vorne die 5 hinbringen. Genau, das ist erstmal das Wichtigste. Dann lass uns mal synchronisieren. Ich mach das aus dem Kopf. Natürlich, du hast dein Konzept im Kopf, alles klar. Nee, die Uhr wollte ich Klaus. Okay, Zeit ist ja nicht, Zeit ist ja sicherlich nicht nur bei mir Mangelware. Kann man autogenes Training auch an ruhigen Orten? Ach, Scheiße. Gut, Stefan, der Anfang war ja ratzfatz. Ja, das war eine Minute. Ich hab mich echt zusammenreißen müssen, wie du dein Interview geführt hast. Ja. Manu wieder nicht vorgestellt. So, Heul. Wir sind Weihnachten im Schuhkarton. Kannst du eine gute Überleitung von Kind auf Weihnachten, ne? Vielleicht kriegst du. Ja, ich weiß nicht, du hast dich ja bestimmt vorbereitet. Armes, ich nehme mal an, armes du hast dich Kind. Vorbereitet. Ja, natürlich. Ja, ich habe deine letzten Worte nicht gehört. Ach so? Also das ist, war schon in Ordnung. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, du hattest mir gerade eine Frage gestellt. Ach aber du so? Hast das Thema abgegessen, ne? Ja. Du hättest ja nochmal Tschüss sagen können. Ja. Also wirklich. Ja, denn du ziehst die Verabschiedung immer so. Das will ich drauf einstellen. Ach so. Ne, ich bin halt so, weißt du, verabschieden, das muss man zelebrieren. Ja. Er sagt so, ja, wenn man Stress hat und so, und da sage ich, das ist bei mir seit gestern der Fall. Ach so. Und da hast du gegrinst. Ja, Intuition. Ja, wahrscheinlich. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podjo and Limelight Networks.